Er war George Strait und sie war Leanne Womack. Und der Song, der hieß Good News, Bad News und der ist von einer CD von George Strait gewesen. Strait Hits, the best of George Strait halt eben. Der Mann ist mehr als erfolgreich, 40 Nummer 1 Country Singles in den Billboard Charts. 73 Nominierungen der Country Music Association und so weiter und so fort. Und nun ist eben eine CD erschienen, die seine besten Hits, seine größten Hits, seine tollsten Hits zusammenfasst. Johnny C. hat seine größten Erfolge in den 50ern und in den 60ern gehabt. Wobei, so groß waren die nie, aber wie auch immer. Die Songs, die er gesungen hat, sind wieder veröffentlicht worden. Und die CD trägt den Titel Blue Moon of Kentucky. Und das ist natürlich der Song, den Bill Monroe mal geschrieben hat. Wann hat er den geschrieben? In den 40ern, Anfang der 50er. Auf jeden Fall der erste Song, den dann Elvis Presley gesungen hat und den viele, viele, viele andere gesungen haben. Und eben auch Johnny C. Und was sonst auf dieser CD von ihm, auf dieser CD mit dem Titel Blue Moon of Kentucky zu hören ist, sind andere Standards. Zum Beispiel der Song Mystery Train, zum Beispiel Frankie's Man Johnny und ein paar Songs, die Johnny Cash gesungen hat. Er singt sie alle, also Johnny C., eigentümlicher, als sie im Original bzw. von anderen gewesen sind. Wir hören den Titelsong. Blue Moon of Kentucky, Johnny C.